الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنما الله صلى الله عليه وسلم بمهاتي من الله زيج من هاي البمهاتسكايت زرفت مخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns aufgetragen, Zweien gegenüber mit zweien gut umzugehen. Erstens mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir mit Allah azza wa jalla gut umgehen, dann bedeutet es, dass wir ihn alleine anbeten und ihm nichts beigesellen und dass wir ihn auf diejenige Weise anbeten, wie er es uns vorgeschrieben hat und nicht wie irgendjemand anders es vormacht. Die zweite Angelegenheit ist die Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verdankt, mit den Menschen gut umzugehen. Eines der Probleme, das wir unter uns Menschen allgemein finden, ist, dass jemand zwei Gesichter hat. Das heißt, wenn er mit Freunden ist, ist er freundlich. Wenn er mit seiner Familie ist er nicht mehr so freundlich. Wenn er mit seinem Arbeitgeber ist, hat er Respekt. Wenn er mit seiner Ehefrau ist, hat er weniger Respekt. Wenn er mit dem Imam der Moschee redet, dann ist er respektvoll. Wenn er aber mit einem in Anführungsstrichen normalen Muslim redet, der viel besserer Muslim sein kann, dann hat er plötzlich, wird er manchmal abfällig und ungeduldig. Und es gibt eine japanische Weisheit, sie besagt, wer zwei Gesichter hat, der wird sterben, ohne ein einziges Gesicht noch zu haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das eigentlich viel besser sogar noch ausgedrückt. Denn er sagt in einem Hadith von Abu Huraira, der bei Bukhari und Muslim überliefert worden ist, du wirst vorfinden, dass am Tag der Auferstehung derjenige, der zwei Gesichter hat, zu den übelsten Menschen gehören wird. Es ist derjenige, der, wenn er auf manche Leute trifft, auf die einen Leute trifft, zeigt er ein Gesicht, und wenn er auf die anderen Leute trifft, zeigt er ein anderes Gesicht. Das heißt, er behandelt die Leute unterschiedlich, je nachdem, unter wem er ist. Ist er mit Gläubigen zusammen, spielt er den Gläubigen. Ist er mit Frevlern zusammen, spielt er den Frevler. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat natürlich diesen schlechten Charakterzug viel besser zum Ausdruck gebracht. Warum? Weil er hat es verknüpft mit dem Glauben an Allah und den jüngsten Tag. Die Japaner haben das verknüpft mit was? Mit deinem Ruf, nachdem du gestorben bist. Aber was nutzt dein Ruf in diesem Leben, wenn dein Ruf bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht besonders gut ist? Das Wichtigste, liebe Geschwister, was die Gläubigen, was die Muslime miteinander verbindet, ist ihre Brüderlichkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran Karim, innamal mu'minuna ikhwa. Das heißt, die Gläubigen sind doch Brüder. Und im Islam, und ich sage noch einmal, im Islam, natürlich in der Realität, kann das anders aussehen, aber im Islam ist es wirklich so, dass es keinen Rassenunterschied gibt und keinen Nationalismus gibt. Es gibt wirklich keinen Unterschied vor Allah subhanahu wa ta'ala zwischen einem Araber und einem Nicht-Araber, zwischen einem Tunesier oder einem Marokkaner oder was auch immer. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das vorgelebt. Er hat es ausgelebt. Die Sahaba haben es umgesetzt. Uns bleibt es nur noch übrig, dass wir das genauso umsetzen. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, ein Muslim ist eines Muslims Bruder. Er behandelt ihn nicht ungerecht und händigt ihn nicht aus. Und wer sich um die Sachen seines Bruders kümmert, so wird sich Allah um seine Sachen kümmern. Und wer einem Muslim eine Sorge abnimmt, so wird Allah ihm eine Sorge am jüngsten Tag abnehmen. Und wer einen Muslim deckt, den wird Allah am Tag der Auferstehung decken. Liebe Geschwister, die Charaktereigenschaften eines Menschen sind von zweierlei Art. Manche davon sind erwerblich, andere davon sind nicht erwerblich und die hat dir Allah mitgegeben. Wir reden natürlich nicht von der zweiten Art, weil die zweite Art davon hängt deine Rechenschaft nicht ab, es sei denn, du dankst Allah dafür nicht. Aber die erste Art, diejenige, die man erwerben kann, das ist diejenige Art, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach, als er sagte, Wissen erlangt man dadurch, indem man lernt. Und sanftmütig wird man dadurch, indem man sich darin übt. Das heißt, wenn du zum Beispiel deinen Bruder siehst, dass er zornig geworden ist oder mit dir unanständig umgegangen ist, dann reicht es schon, wenn er einen gesunden Menschenverstand hat, dass du ihm das Gefühl gibst, dass du mit seinem Charakterzug nicht zufrieden bist. oft brauchst du das ihm gar nicht zu sagen. Und jeder von uns weiß, dass wenn man sich schlecht benimmt, was, wenn man zu dritt ist und einer benimmt sich schlecht, dann geht er weg, dann reden die bei anderen beiden und dann sagt, subhanallah, wie hat der sich gerade eben verhalten? Und vielleicht sogar zu Recht. Das heißt also, es gehört nicht viel dazu, seinem Bruder mitzuteilen, dass er sich gerade schlecht verhalten hat. Und wenn nicht, dann sollte man das ihm irgendwie mitteilen, damit er es nicht wiederholt. Aber das Gefährliche an dieser Stelle ist jetzt, dass diejenige Person, die sich schlecht verhalten hat, anfängt zu sagen, ich bin halt so. Ich bin halt jemand, der sich schnell aufregt. Ich bin halt jemand, der wenig Geduld hat. Denn diese Sachen, die Geschwister, widersprechen dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, Sanftmut erwirbst du dadurch, dass du dich in Sanftmut übst. Und du sagst, ich kann das nicht. Das heißt also, du willst dir nicht genug Mühe geben. Und das darfst du natürlich nicht sagen. Liebe Geschwister, dieser gute Umgang, den du von anderen Geschwistern erwartest, er ist in Wirklichkeit nur die Ernte von einer ganz wichtigen Tat. Und zwar ist der Umgang, wie du mit ihm umgegangen bist. Das heißt, du brauchst nicht erwarten, dass andere Menschen mit dir gut umgehen, es sei denn, du gehst mit ihnen zuerst gut um. Du erntest und dann sähst schon, und du sähst und danach erntest du erst. Insofern ist der gute Umgang Grund für die Geschwisterlichkeit unter den Muslimen. Was wirklich stört, ist, wenn jemand mit Menschen unterschiedlich umgeht. Wenn er zum Beispiel mit den Muslimen ist, dann sagt er, möge Allah dich segnen, Jazakallahu khairan, Barakallahu fiqh, möge Allah dich belohnen, möge Allah dich Paradies geben, möge Allah unsere Sünden vergeben. Und er hat wunderbare Wörter, die, wenn sie riechen würden, würden sie besser riechen als jedes Parfüm. Aber sobald er nach Hause kommt und auf seine Ehefrau trifft, dann wird er plötzlich so wie ein wildes Tier, der nicht mehr schöne Worte sprechen kann und fragt nur noch, ja, wo bleibt das Essen? Ja, also natürlich in einem anderen Ton, aber er hat dann plötzlich keine Geduld mehr, weil er mit seiner Frau, die eigentlich noch mehr Anstand oder mehr Respekt verdienen würde, mit ihr leider nicht mehr dann gut umgehen kann. Er hat das auch vielleicht gar nicht geübt. Unser Problem ist, dass wir von anderen Menschen erwarten, gut zu sein, aber leider auch oft vergessen, selbst gut zu sein. Du sollst genauso, wie du dir selbst wünschst, dass du ein rechtschaffener Mensch bist, dass du ein angesehener Mensch bist, dass du ein starker Mensch bist, dass du ein reicher Mensch bist, dass du guter Charakter hast, genau selbst sollst du auch für deinen Bruder wünschen. Und deswegen, wenn du diese Sachen an ihm siehst, dass du versuchst, diese Sachen schnellstmöglichst zu ändern. Denn die Gläubigen sind einander wie ein Bau. Der eine, jeder Stein hält den anderen quasi gegenfest. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das ungefähr so ausgedrückt hat, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Geschwister auch beschrieben als Leute, die nicht nur dasselbe für sich selbst, die nicht nur für ihre Geschwister dasselbe lieben wie sich selbst, sondern dass sie sogar, liebe Geschwister, ihre Geschwister sich selbst bevorzugen. Das heißt, wenn es darauf ankommt, zieht er seinen einen Bruder sich selbst vor. Allah sagt im Koran Karim, und ich lese direkt die Übersetzung vor, und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, und diejenigen, Ansar aus Medina, die in der Wohnstätte in Medina und im Glauben, das heißt, sie waren Gläubige vor den anderen noch, diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist. Sie lieben die Muhajirin. Und empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen gegeben worden ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte den Muhajirin ein bisschen Vermögen gegeben aus der Beute von Banu Nadir, vom Stamm der Banu Nadir und anderen Banu Nadir, und dann hat er diesen Teil nur ihnen gegeben, aber den Ansar hat er davon nicht gegeben gehabt. Und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gezeigt, dass sie keinen Neid und keinen Argwohn verspürt haben, und Allah azza wa jal hat sie rein gesprochen, nicht nur gemäß ihrer äußerlichen Handlung, sondern sogar gemäß dem, was in ihrem Innersten vorgeht. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, an dieser Stelle stopp. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unseren Charakter verbessert, dass er uns die Kraft gibt, dass wir diesen Charakter verstärken und uns auch die Motivation gibt, die Geduld gibt, den Erfolg verleiht, dass wir uns darin üben, und dass wenn wir das einmal macht, zweimal macht, dreimal macht, viermal macht, was bedeutet denn hier, dass jemand einen guten Charakter hat? Es bedeutet, dass er öfter, immer wieder, wenn die gleiche Situation auftritt, reagiert er gleichmäßig. Das bedeutet, einen guten Charakter zu haben. Und daran müssen wir uns üben, liebe Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen, wo ihr sagt, und auch noch.